nichts mehr war weg. Wegen dir auf allen Schwer, du bist erwacht. Setz dich zu mir, auferstanden, ein größeres Reich als je zuvor. Du gibst Geschlagen, sieh dich vor. Wir